Nicht wahr, Tamino? Ich kann auch schweigen, wenn es sein muss. Ja, bei so einem Unternehmen, da bin ich ein Mann. Der Herr Koch und der Herr Kellermeister sollen leben. Geh du nur voraus, ich komm schon nach. Ich ginge jetzt nicht fort. Und wenn der Herr Sarastro seine 6 Löwen an mich spannte. O Barmherzigkeit, ihr gütigen Götter! Tamino, rette mich! Die Herren Löwen machen eine Mahlzeit aus mir! Tamino, was wird denn noch alles mit uns werden? Die Götter soll ich fragen? Ja, die könnten uns freilich mehr sagen, als wir wissen. Eile nur nicht so! Wir kommen immer noch zeitig genug, um uns braten zu lassen!